Oder sagen Sie, er leidet an Besessenheit? Nein, vielmehr kam er zu Ihnen mit der Wahrheit, aber den meisten von Ihnen ist die Wahrheit zuwider.